herzlich willkommen zum Antcast Episode 597. Es wird stressig ruhig. Ja, wir gehen hier mit großen Schritten auf die Feiertage zu. Ja, Weihnachten, ich meine, ist schon bald. Ne? Heute haben wir den 20. Leute, 4 Tage noch, ne? Wahnsinn. Ja, so ist das. Und man merkt es in den auf den Seiten, die sich mit Android beschäftigen, da haben wir wieder dieses unglaubliche Auftauchen von Nachrichten in Hülle und Fülle mit relativ wenig interessanten Sachen. Das ist eigentlich immer so vor Weihnachten. Offenbar wollen da die Redaktionen noch möglichst viel raushauen, ja? Weil über die Feiertage ist es dann natürlich ruhiger. Und je mehr Artikel dann geschrieben sind, rausgehauen wurden, desto eher ist die Chance, dass die Leute dann doch noch wieder zurückkommen. Anscheinend, so ist der Gedanke. Natürlich gibt es noch automatisierte Artikel, die auch über die Feiertage dann auftauchen, ganz klar. Zum Glück, dann hätten wir ja gar nichts zu tun, zwischen 27. und 31. am 27. gibt es ja auch noch eine Sendung. Ja, und da bleibt dann eigentlich nur noch das, was jetzt die Woche über gepostet wird. Ja, genau. Oder was ich hier entdeckt. Aber das ist ja auch sowas, ne? Auch so, auch bei mir, ne? Wird es so stressig ruhig, ne? Man sagt ja, die Weihnachtszeit, die ruhige Weihnachtszeit, ne? Aber das wird ganz schön stressig jetzt, je weiter das Richtung 24, 25 geht, ne? Mhm. Aber dieses Jahr ist ja hauptsächlich Weihnachten, ne? Wieder über Videotelefonie, ne? Angesagt. Kann man nur warnen davor, dieses Jahr groß was zu machen, keine großen Feiern oder so, muss man leider sagen. Das ist wirklich ein Problem, sonst haben wir im Januar doch einen Lockdown. Heute ist es auch offiziell gesagt worden, ja, vorher wurde es ja immer bestritten, ja, jetzt sind die ersten Ausregierungskreisen, die sagen, also wenn das jetzt nicht über die Feiertage in den Griff kommt, dann wird es im Januar wieder einen Lockdown geben. So sieht es aus. Mini-Lockdown ist ja auch schon beschlossen worden heute, ja, 28. ab 28. Ja, Mini-Lockdown. Nun ja, gucken wir mal, was da sich tut. Aber zurück zu den virtuellen Weihnachtsfeiern, ja, die können natürlich über Signal abgehalten werden und quasi rechtzeitig vor Weihnachten hat eben Signal jetzt die verschlüsselten Gruppenanrufe noch weiter verbessert. Jetzt sind bis zu 40 Teilnehmer möglich, voll verschlüsselt mit Video und Audio, sehr schön. Ja. Bisher war das nur auf 5 Personen begrenzt, ja, was natürlich schnell an die Grenzen kam bei solchen Feiern. Aber 40 Teilnehmer, denke ich, ist doch genug. Also ich meine, wer schon mal mit mehr als 15 Leuten ein Videochat gemacht hat, der weiß, das wird schnell chaotisch, ziemlich chaotisch. Und von daher ist 40, denke ich, auch nicht zu wenig. Ja. Und gut, so kann man also dann loslegen. Signal macht es da möglich, sicher eine Videokonferenz zu schalten. Warum auch nicht? Ist ganz okay. Bei Line geht es natürlich auch. Und zwar bis zu 500 Teilnehmer. Ja, ganz klar. Der Line Messenger ist da schon immer voraus gewesen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, also so bei mehr als 15 Teilnehmer, und das ist der absolute Wahnsinn. Ja, ich meine, Habt ihr mal ein Zimmer mit mehr als 15 Leuten probiert, ruhig zu halten und diszipliniert, sodass der eine nicht spricht, wenn der andere spricht? Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Es sei denn, ihr macht gerade eine Vorführung oder irgendwas, ja. Dann ist vielleicht eher Ruhe. Naja. Nun denn, also für die Weihnachtsfeiertage ist gesorgt. Mit Signal oder Line könnt ihr das jedenfalls wunderbar machen. Ich denke, es wird auch dieses Jahr, dieses Weihnachten bei mir auch wieder eine kurze Line-Live-Schalte geben, sozusagen, in die Welt. Ja, wird das sein. Und dann können wir uns freuen und die Geschenke auspacken und ja. Juhu. OnePlus hat übrigens mit dem Oxygen OS 12 Update für das OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro ja kräftig sich kräftig in die Nesseln gesetzt. So. Ja. Und die Updates haben nämlich die Geräte fast unbenutzbar gemacht. Eines wird bleiben, selbst jetzt, nachdem OnePlus 9 hier oder OnePlus die neuen Updates gebracht hat. Die sind nämlich jetzt wieder verfügbar. Ja, also die neue Version wird jetzt wieder ausgeliefert an die Geräte und die sollen jetzt diese Bugs beheben. Aber eines bleibt, und es ist kein Bug, sondern es ist tatsächlich ein Sicherheitsfeature. Ihr wolltet es ja immer so haben, ne? Sicher, bis nichts mehr geht. Es wird langsam tatsächlich so. Hintergrund ist natürlich, dass die Umsetzung auf ColorOS und damit ist es nicht mehr möglich für andere Apps, also andere Kameras als die Hauptkamera zu benutzen. Ja, das geht nicht mehr aus Sicherheitsgründen. Und auch weitere Kamerasensoren oder Ähnliches können nicht benutzt werden, kein Weitwinkelobjektiv und so weiter. Und das schränkt zum Beispiel auch die Google-Kamera-App ein. Bisher konnte man die also installieren, ja, diese Google Camera oder auch die Gcam Ports, die es da gibt, also die Portierungen. Dann konntet ihr diese App nutzen, ganz normal, und auch die Kameras ganz normal nutzen. Das geht nicht mehr, man kann nur noch die Hauptkamera nutzen, aber zum Beispiel nicht mehr die Weitwinkel- oder Telefotolinse. Ja. Das ist ein Feature bei ColorOS und wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, warum, wieso, was ColorOS, ja, also dieses neue Oxygen OS 12 basiert jetzt voll auf ColorOS und damit auch die unterliegenden Sachen. Damit ist das eben jetzt vom Tisch erstmal. Es sieht nicht so aus, als ob das jetzt geändert wird. Man hat sich da noch nicht dazu geäußert, aber auf jeden Fall ist es nicht als Bug deklariert oder Ähnliches, sondern tatsächlich als gewolltes Feature, um natürlich zu verhindern, dass alle Apps auf alle Kamerafunktionen zugreifen können. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das lasse ich einfach mal jetzt im Raum stehen. Ja? Keine Ahnung. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Also wer die Apps, Google-Kamera oder ähnliche Kamera-Apps voll nutzen möchte mit allen Kamerafunktionen, sollte im Moment noch nicht updaten auf das Oxygen OS 12, sonst wird nichts mehr geben in diesen Apps. Gut, so viel zu dem. Über 80% der Geräte, die in China verkauft wurden im November, sind 5G-Smartphones. Das wundert mich nicht, denn selbst Low-End-Geräte in China kommen mit 5G-Prozessoren. Und das zeigt auch wieder, wie weit voraus man tatsächlich in neuer Netztechnik ist. Ich komme später noch zu was Interessantem, oder ich kann das eigentlich, ja, warum nicht, ich kann es gleich dazu packen. Und bei 5G ist noch lange nicht Schluss. Es wurde jetzt bekannt gegeben, dass 2000, also spätestens 2030 war es, glaube ich, ja, also prinzipiell 8 Jahre, kommt das 6G bereits kommerziell auf den Markt. Also das wird jetzt schon entwickelt und dann werden Nutzungstests gemacht und so weiter, und spätestens 2030 soll das auch kommerziell umgesetzt werden. Man sieht, es geht weiter, ja. Und es scheint fast so, als ob die treibende Kraft da dann tatsächlich aus China kommen wird. Warum? Weil man hier natürlich versucht hat, mit Protektion den Markt unter Kontrolle zu bekommen, obwohl man gar keine Firmen hat unter diesem Protektionsschild, die überhaupt technisch dazu in der Lage sind, ein Konkurrenzsystem auf die Beine zu stellen innerhalb kurzer Zeit. Und das sieht man, dass es gewaltig nach hinten losgegangen ist. Das, was ich ja auch schon vor etlichen Folgen gesagt habe, es ist einfach dumm gewesen, Huawei beispielsweise vom Netzaufbau auszuschließen, statt mit denen zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit zu verbessern. Stattdessen hat man den einzigen nennenswerten High-End 5G-Ausrüster von verschiedenen Märkten verdrängt. Und damit hat man sich dann selbst ein paar Jahre zurückgeworfen in der technischen Entwicklung. Das ist die Realität. Ja, da müssen wir jetzt durch. Einige werden sagen, ja, ist ja nicht schlimm. Ja, ist nicht schlimm. Aber das wird massive Auswirkungen haben natürlich auf unsere Industrie, auf unser Business in Europa, ganz klar. Und das wird auch vieles kosten, sehr viel Geld kosten. Und dass eben auch die Verfügbarkeit von 5G natürlich sehr stark darunter leidet, wegen dieser fehlenden Netztechnik, das ist auch kein Geheimnis. Dennoch muss ich sagen, die Verbreitung geht ja relativ gut voran, wenn man es mal vergleicht mit Starts von LTE beispielsweise. Oder bei 3G war es eigentlich ganz gut, aber bei LTE, da hat es länger gedauert. Also offenbar hat man hier zumindest mal ein bisschen aufgeholt, was denn die den Ausbau betrifft. Natürlich auch, wie gesagt, Ausbau natürlich auf geringerer Stufe. Ich meine, die Geschwindigkeiten, die hier erreichbar sind, liegen weit unter dem, was halt mit einer vernünftigen Netzausrüstung von Huawei möglich gewesen wäre. Aber okay, was soll's. Übrigens, das hat gut geklappt. Ich habe das ja auch schon, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon mal erwähnt. Ich wollte es nochmal sagen. Ihr könnt einen Magenta Mobil Prepaid 5G-Jahrestarif abschließen. Zahlt ihr einmal 99,95. Wenn ihr bereits eine Prepaid-Karte habt, macht den Wechsel in der App. Dann müsst ihr einfach nur 100 Euro aufladen und die Kartengebühr von 99,95 einmalig entfällt. Ja, und damit habt ihr ein günstigerer Tarif als der M. Ja, normal. Also ihr kriegt quasi 2 Monate geschenkt im Jahr. Und ihr habt noch 5G, was normalerweise pro Monat 3 Euro extra kostet. Also ihr zahlt weniger und spart noch mehr. Wahnsinn. Ne? Funktioniert. Ausprobiert habe ich es auch. Hier gibt es zum Glück 5G. Und da habe ich mal erste Tests gemacht. Und natürlich die Geschwindigkeit war wirklich, so wie ich es erwartet habe, nicht jetzt extrem berauschend. Ja, aber das liegt ganz einfach an der Netztechnik an sich, und da kann man jetzt nicht viel dagegen unternehmen. Ja. bis die Netze halt eben besser ausgerüstet werden. Und dann wird es auch von der Geschwindigkeit her wieder besser klappen, schätze ich mal. Hoffe ich. Bin ich eigentlich sicher. Hoffe ich. Naja, so ist das. Nun denn, also 5G alles auf dem Weg gebracht in China und die träumen schon vom nächsten Netzwerkstandard. Und das ist wirklich, ich finde es teilweise ziemlich frustrierend, ja. Was wir hier für einen Mist machen mit dem 5G, da gibt es Bürgerinitiativen, die denken, der Himmel fällt auf den Kopf, wenn jetzt ein 5G-Sender angeschaltet wird. Mich wundert ja gar nichts mehr, aber ich komme mir schon langsam so vor, so wie im Mittelalter, ja, wo man noch die komischsten Sachen geglaubt hat, ja. Seltsam alles. Aber okay, gut, ne? Muss man durch. Nur ich würde mir da vom Gesetzgeber her wünschen, dass er da ein bisschen, sagen wir mal, eine Grundlage schafft, damit solche unsinnigen Ansinnen dann auch keine Auswirkungen haben für den Rest der Bevölkerung, die davon eigentlich profitieren. Ganz einfach. Also, ich weiß nicht, so ein paar Schrebergärtenbesitzer dürfen eben jetzt nicht verhindern, dass ein ganzer Ortsteil jetzt 5G bekommt. Sorry. Geht einfach nicht. IQ Neo 5S will einen eigenen unabhängigen Display-Chip in sein Gerät einbauen oder wird da drin eingebaut sein in dem Neo 5S, ja, besser gesagt. Und damit soll eine bessere Leistung erreicht werden, um Frames zu rendern, ja, so dass eben die GPU etwas entlastet wird, was ja sehr, sehr schlecht ist und weniger Strom verbraucht. Ja. Das ist ja sehr gut. Wie das natürlich in der Praxis funktioniert, wird man sehen, wenn die ersten Benchmarks aufschlagen. Beim 5S, Neo 5S, kommt ein Snapdragon 888 zum Einsatz. Also es ist nicht dieser schwer gehypte Snapdragon 8 Gen 1. Aber trotzdem, da hat man auch einen guten Vergleich vielleicht zu anderen Geräten mit dem Snapdragon 888, wie das da aussieht. Ich habe aber keinen Zweifel daran, dass IQ mit diesem Gerät wieder ein sehr schnelles, performantes Gerät mitbringt. Also IQ ist ja immer ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei bei den schnellsten Smartphones, die es gibt. Auch wenn es bei uns recht unbekannt ist, die haben also ein Premium Teil nach dem anderen, zumindest wenn es zur Geschwindigkeit kommt. Die Preise hingegen sind relativ gut sogar, wenn man das vergleicht. Aber die Leistung immer zu den Besten der Besten gehört. Und das ist äußerst interessant. Und das darf man auch jetzt hier wieder erwarten. Und natürlich gucken alle jetzt auf diesen Chip, was hier gemacht wurde von IQ. Ist sehr, sehr interessant. Und mal sehen, ob das vielleicht der Marke auch im Übersee nochmal einen kleinen Schub gibt. Ich habe ja wenig Hoffnung. IQ, ein Riesending, wie gesagt, in China, was High-End-Geräte betrifft, aber bei uns, das kann man quasi vergessen, ein IQ-Gerät hier zu bekommen. Eigentlich sehr, sehr schade, weil preis-leistungsmäßig sind die Dinger wirklich über jeden Zweifel haben. Ja. Irre. Aber nicht nur IQ kommt mit einem neuen Chip, sondern auch Oppo bringt einen Chip speziell für die Fotografie. Ich habe ja schon mal, glaube ich, das erwähnt. Der Marisilicon XNPU, ja, das Teil soll massive Verbesserungen in der Kamera Verarbeitung bringen. Ja. Speziell eben um die als Signalprozessor entworfen, ja, um eben die ganzen Verarbeitungskapazitäten da massiv zu erweitern. Beispielsweise bei der Ultra High Dynamic Range, wie es so schön heißt, also Ultra HDR. Ja. Da sieht man ja Vergleichsbilder. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie ernst man das nehmen kann, aber ja, okay. Wenn man das so sieht, ist es schon ein deutlicher deutliche Steigerung. Des Weiteren wird ein 4K AI Night Video Modus möglich sein. Das ist gar nicht so geläufig. Beispielsweise hier beim OnePlus Nord 2 5G ist es so, dass wenn man die AI-Funktionen im Video nutzen möchte, dass dann eben kein 4K-Video möglich ist, sondern dann wird auf Full HD heruntergeschaltet. Ja. Und hier mit diesem Marisilicon X-Chip ist es also möglich, voll in 4K-Auflösung diese AI-Funktionen zu nutzen. Hintergrund ist der natürlich, klar, die Berechnungen, die gebraucht werden oder die gemacht werden, und die sind ja nahezu in Echtzeit, die werden natürlich mit einem speziellen Chip wesentlich besser gemacht, wenn der Chip was taugt. Und offenbar ist es eben so, während eben die alten, also wenn dort sich das nur auf den GPU-Chip verlässt oder auf die herkömmlichen Mechanismen momentan, dann ist eben sowas in einer so hohen Auflösung nur schwer oder gar nicht möglich. Und mit diesem Marisilicon X-Chip geht es. Marisilicon ist übrigens ein genialer Name. Mari, Wahnsinn, ja, finde ich echt cool. Erinnert mich so ein bisschen an Neon Genesis Evangelion. Na, wer kennt Mari aus Neon Genesis Evangelion? Ne? Cool. Hoffen wir, dass die Geräte da nicht zum Engel werden. Sonst haben wir gelitten. Aber ansonsten, ja, 4K Night Video, Terra Memory Bandwidth, was immer das auch heißt, 20 Bit Ultra HDR, Image Signal Processing, und auch 4K Ultra HDR Video möglich. Das ist verrückt. Und 6 Nanometer Process Herstellung, also Herstellungsqualität, nicht schlecht, wirklich gut. Mal sehen, was er dann in der Praxis bringt, denn das ist das Wichtige. Klar, die theoretischen Sachen, vor allem wenn sie vom Hersteller kommen, ist natürlich immer das Nonplusultra überhaupt, ja. Nur was kommt dann am Schluss eben raus, das werden wir sehen, ja, was dann effektiv in einem echten Smartphone das dann bringt. Aber ich bin überzeugt davon, auch hier hat sich Oppo bestimmt nicht umsonst die Entwicklung von einem solchen Chip einiges kosten lassen. Ja, also Chips designen, selbst wenn die Fertigung von anderen gemacht wird, ist ein riesiger Prozess. Und der wird nicht billig gewesen sein. Das muss ich dann schon rentieren, und ich hoffe, das wird auch bei diesem Oppo-Chip eben der Fall sein, sodass eben die Leute auch wirklich herausfinden können, dass das was gebracht hat. Vivo V23 Pro, die sind ein wenig auf einen anderen Weg gegangen. Vivo macht momentan sehr viel mit Design, und so ist auch das Vivo V23 Pro, ja, jetzt mit einem Fluoridglas Design ausgestattet, ja. Wenn das auf den Markt kommt, dann wird man es sehen, dass wenn zum Beispiel Sonne auf das Display fällt, sich das Display im Hintergrund, also die Rückseite vom LCD-Display beispielsweise, farblich verändert, so dass quasi die Farbe besser dargestellt wird, auch bei direkter Sonnenausstrahlung. Sonneneinstrahlung, sorry. Und damit natürlich ein besseres Bild liefert. Das wäre nicht schlecht, weil man hat immer wieder das Problem, so schön die Handy-Displays in der Wohnung sind, sobald man rausgeht und die Sonne scheint, auch wenn man es nicht direkt in der Sonne hat, ja, dann lässt die Qualität doch merklich nach. Und das sind dann die Momente, wo man eben bitter bereut, dass man ein Dark Theme drauf hat, ja, und dann schnell mal krampfhaft probiert, schnell auf das helle Theme zu schalten, damit man überhaupt noch was erkennen kann am Smartphone, ja. So sieht es aus, aber trotzdem, ja, dieses ich möchte fast sagen, Farbwechseldisplay, man kennt das so zum Beispiel von automatisch abdunkelnden Brillen, ja. Ja, also wenn es hell wird, je heller es wird, desto dunkler wird das Display, der Display-Hintergrund, und entsprechend weniger wird dann geblendet sozusagen, weil Problem ist, wenn der Display-Hintergrund immer hell ist, muss ja hell sein, ja, wegen der Beleuchtung, und dann gehen die Sonnenstrahlen quasi durchs LCD drauf, auf die Rückseite, und dort wird es wieder zurückgeworfen, das Licht, und dann hat man natürlich ein richtig schön strahlend helles Handy, aber leider ist eben nicht das Bild strahlend, sondern eben ja die ganze Fläche strahlend. Und dann leidet extremer der Kontrast und die Farben. Ne? Ist der Hintergrund aber, wird der aber dunkel bei Lichteinfall, dann wird weniger Licht von hinten wieder zurückreflektiert und das Bild ist deutlich besser als vorher. Ne? So ist die Überlegung. Wie das in der Praxis hier bei dem Vivo dann umgesetzt wird, wird man sehen. Das Vivo V23 Pro ist bei Geekbench aufgetaucht, ist ordentlich, ja, mit Dimensity, MediaTek Dimensity 1200er Chipsatz, also recht okay im Moment noch für diese Generation von Geräten. Und dieser Bildschirmeffekt, wie das dann eben aussieht, wird man sehen. Bin mal gespannt, was da auftaucht. Im Endeffekt ist es so, dass das wichtige Dinge sind. Von daher finde ich die Idee, auch da ein bisschen Innovation zu zeigen, gar nicht so schlecht. Denn was nützt einem das schnellste Handy mit allen möglichen Superfunktionen drin, wenn man das Display nicht richtig erkennen kann unterwegs. Und da ist jede Verbesserung, finde ich, absolut wichtig. Viel wichtiger als jetzt ein bisschen mehr Rechenpower rauszuhauen. Für die meisten Leute ist es wichtiger, dass sie was sehen, was sie tippen. Und nicht, was weiß ich, hier ein Benchmark-Test zu bestehen. Ja. Denke ich doch mal. Habe ich mich wieder weit aus dem Fenster gelehnt. Ich weiß, für manche ist es extrem wichtig, auch wie viel PS auch das Auto hat. Ne? Also so, ne? Wie? Unter 200 PS? Das geht ja nun wirklich nicht. Ja? Also kann man sich ja nicht reinsetzen, wenn man gesehen wird. Ja, also nein. Ne? Geht gar nicht. Ja. Es ist ja egal, dass man kaum ins Auto einsteigen kann, ne? die B-Säule total verrückt positioniert ist, dass man auch ja keinen Rundumblick hat, ne? Und wie gesagt, beim Aussteigen dann immer froh sein kann, dass man kein Gleit anhat, ne? Weil man hat genug damit zu tun, überhaupt noch rauszukommen und reinzukommen ins Auto, dann ja, kann man nicht nur aufs Gleit achten. Aber ne, Hauptsache ne, mehr PS, ja, das ist ja klar. Ja, Sarkasmus ist schon was Schönes. und beim Huawei P50 Pocket, da könnte man auch sarkastisch werden, wenn man das sieht, das war nämlich jetzt aufgetaucht in einem in einer Werbung oder in einem Shooting im Magazin Harper's Bazaar. Ja, das ist das ultimative Fashion-Magazin. Und dort ist auf einmal dieses Huawei P50 Pocket aufgetaucht. Dieses Gerät ist ja speziell für Einwohner in China gemacht. Und deswegen darf man wahrscheinlich hier seine Hoffnung komplett abschreiben, dass das jemals außerhalb von China zu haben sein wird. Und entsprechend hat das Ding Klemmer. Also kein Wunder, dass das bei Harper's Bazaar mit abgelichtet ist, denn das Ding schreit geradezu nach Klemmer. Ja? Und hier ist definitiv auch das Design außen, ja, wohl im Mittelpunkt gewesen, aber immerhin auch technisch interessant, hat ein kleines Display auf der Außenseite und ist faltbar. Deswegen auch Pocket. Also das ist so ein Clamshell-Phone, ne, wie man so schön sagt. Also das ist zum Zusammenklappen, aber nicht wie jetzt das Galaxy Fold, sondern mehr wie das, also so wie das Galaxy Flip, wenn man so will. Ne? Also so hat ein normal großes Display, ja, und das kann man dann quasi zusammenklappen. Selbe Problem mit dem flexiblen Display, was auch die großen Fold-Geräte haben natürlich, ja. Aber mal sehen, vielleicht haben die ja da was entwickelt. Ich glaube es aber nicht, weil da müsste erst noch sehr viel Arbeit geleistet werden dafür. Wer aber jetzt denkt, dass das kleine Teilchen hier nur schickimicki ist und nichts drauf hat, oh, der wird aber noch hier so Gedanken bereuen. Denn immerhin hat das kleine Teilchen, wenn es zusammengeklappt ist, ist es wirklich super klein, ja, mit diesem flexiblen OLED-Display, 12 GB RAM drin und 256 GB Storage. Kommt entweder mit einem Kirin 9000 Chipsatz oder mit einem Snapdragon 888, allerdings in der 4G-Version. Aber natürlich, weil das Teil ein Klemmer Ding ist, ne? Also als Model muss man sowas haben, schon kann man sich ja nirgends mehr sehen lassen. Und kommt das Ganze auf $1,570. Wie gesagt, ich reg mich da jetzt nicht weiter drüber auf, weil das wird sowieso nicht in Europa verkauft werden. Aber ich denke mal, dass es in den High Society Kreisen in China bestimmt sehr gut ankommt. Es ist nicht überstrapaziert. Also wisst ihr, wenn zum Beispiel so ein Gerät, ja, mit Strasssteinen, das Ding kostet dann $5,000 oder so, ja, das ist ein bisschen zu heftig, ja, also das ist zu auffällig. Das schreit geradezu nach hier angeben. Aber das Teil, das sieht einfach elegant aus. Das schreit nicht danach, guck mal, was ich mir leisten kann, sondern das sagt wirklich aus, guck mal, ich halt was von Fashion. Ja? Also durchaus. Ist übrigens goldfarben. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Farben gibt, weil, ne, Gold passt ja nicht zu jedem Outfit, würde ich sagen. Oder doch? Ja, ich bin halt so ein Banause. Ich kann es nicht genau sagen. Ich glaube, Gold passt zu allem, oder? Also so goldene Kettchen oder goldenen Armreif oder irgendwas, so, ne, das passt doch immer, ne? Oder irgendwelches goldenes Accessoire, ne? Oder? Keine Ahnung. Xiaomi möchte eigene Displays herstellen. Ja, so langsam wird das interessant. Alle Hersteller möchten alles am liebsten selbst produzieren. Wer hat es wieder vorgemacht? Wer hat es vorgemacht? Richtig, Apple. Auch die wollen übrigens noch weitere Chips in Eigenregie produzieren. Wi-Fi-Chips beispielsweise. Ja. Alles selbst herstellen. Also teilweise finde ich diesen Ansatz gar nicht mal so schlecht. Ja? Aber auf der anderen Seite ist es für kleinere Firmen halt nicht machbar. Und ich befürchte ja, dass da auch viele auf der Strecke bleiben werden. Ich hoffe, dass jedenfalls die Entwicklung von diesen Massenchips dann eben nicht irgendwie heruntergefahren wird oder eingeschränkt wird, ja, weil eben die, die Qualität dann darunter leiden würde von den Chips, die für alle anderen kleineren Marken eben verfügbar wären. Weil so kleine Firmen, die können nicht einfach ihren eigenen Chip produzieren. Ja? Selbst wenn die, wie gesagt, die woanders produzieren lassen. Ja? Das geht so nicht. Das kostet einfach zu viel Entwicklungsarbeit. Da muss ja eine ganz eigene Entwicklungsabteilung gemacht werden. Kann man nicht hingehen und kann irgendein Softwareentwickler sagen, da machen wir jetzt einen Chip da, ne? Wir brauchen jetzt einen neuen Chip. Ja, das geht so nicht. Und deswegen ist es immer wieder sehr, sehr beunruhigend, wenn man das hört. Auf der anderen Seite natürlich bietet es auch gerade diesen großen Firmen Chancen, nämlich dass die Sachen, die sie herstellen, genau an ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Ja, bisher, Xiaomi, die kaufen halt von verschiedenen Firmen die Displays. Und die Displays, die haben ihre Spezifikationen. Und innerhalb von diesen Spezifikationen muss eben Xiaomi was tun. Die können nicht hingehen und können sagen, okay, wir wollen aber jetzt ein 200-Hertz-Display in der Größe, sagen wir mal, in 6,8 Zoll, ja, und in AMOLED, Qualität, ja, mit, was weiß ich, 1000 Hertz Touch-Sampling, ja, das geht alles nicht. Das geht alles nicht, weil eben solche Displays nicht gebaut werden momentan. Und wenn man dann eben solche Spezifikationen haben möchte, muss man es selbst machen. Nach unten geht es übrigens genauso. Was ist, wenn zum Beispiel jetzt jemand ein 4,5 Zoll AMOLED-Screen haben möchte, ja, aber auch immerhin mal, ne, mit einer vernünftigen Refresh-Rate, sagen wir mal 90 Hertz Refresh-Rate und 200 Hertz Touch-Sampling. Also im Prinzip ein ganz kleines Display, aber das trotzdem gut ist. Leute, das gibt's nicht. Das könnt ihr nicht kaufen. Mit keinem Geld der Welt könnt ihr das kaufen, weil es kein Hersteller herstellt. Und hier könnte Xiaomi, das könnte eine große Hilfe sein, ja, wenn Xiaomi hier selbst ihre Displays herstellen kann. Es ist ja auch nicht gesagt, dass die jetzt dann nur noch die eigenen Displays verwenden. Wer weiß, für was die Displays brauchen. Vielleicht nur für Sondermodelle. Ja, eben wie ich gesagt habe, zum Beispiel, die wollen vielleicht ein besonders kleines oder ein besonders großes Gerät rausbringen mit speziellen Spezifikationen, die Xiaomi bestimmt und eben nicht ein Hersteller von Displays bestimmt. Ja. Und das könnte durchaus was bringen. Ja. Außerdem wird auch immer wieder diese Displays auf der Rückseite angesprochen. Auch das könnte eine Möglichkeit sein. Ich habe es ja schon mal gesagt, was wäre denn, wenn wir ein stromsparendes Display haben auf der Rückseite? Ja, das wird einem auch zum Beispiel bei dieser Pac-Man Edition wird einem das bewusst. Da ist zum Beispiel jetzt im Hintergrund so eine phosphorizierende Schicht aufgebracht, wo dann dieses Pac-Man-Labyrinth erscheint im Dunkeln. Ja? Ohne Strom übrigens. Ganz cool. Jetzt stellt euch mal vor, wie genial das wäre. Ich meine, mittlerweile haben ja alle Glas hinten. Ja? Alle Premium-Geräte haben ja Glas hinten auf der Rückseite. Wenn unter diesem Glas statt eine normale Schale, ja, ein Display wäre auf der Rückseite. Die ganze Rückseite ist ein Display. Ja? Und auf diesem Display wird dann eben stromsparend, ja, das könnte zum Beispiel auf E-Paper-Basis sein, auf Color-E-Paper, könnte man dann eigenes Wallpaper drauf machen, das permanent drauf bleibt. Ja? Also permanent. Nicht beleuchtet, ja? Sondern wie E-Paper-Color eben ist. Ne? Aber da wäre es drauf. Und das könnte man dann, okay, heute habe ich Lust, dass das Handy so aussieht, ja. Und dann würde das auch das Fashion-Problem lösen, ne? Ach, ich habe jetzt hier das rote Handy, ja, das passt aber nicht zu meinem blauen Top momentan, ne? Ja, was mache ich denn jetzt? Das ist ja eine Katastrophe. Ja, also, ne, dann blau einstellen oder irgendein blaues Motiv und zack, ne? Oder bei mir wäre zum Beispiel, heute, ne, habe ich Lust auf ein Battlefield-Telefon, okay. Ja, morgen habe ich Lust auf ein Totally Spice-Telefon, ne? So, das Gesicht von der Clover über das ganze, über den ganzen Rücken hinten vom Smartphone, das wäre cool, ne? Ja, oder hier mal eine Miku Hazune drauf machen, ja, der Wahnsinn. Also ich finde, das wäre eine tolle Sache. Und sowas kann aber nur dann gemacht werden, wenn die Firmen auch speziell für ihre Geräte die Displays herstellen können. Und wer weiß, vielleicht kommt ja mal sowas von Xiaomi. Weil Xiaomi jetzt nicht unbedingt für solche Eye-Candies berühmt ist, ja. Die mögen da eher die technische Seite, was ja auch nicht ganz so schlecht ist. Ja, Dimensity 9000 von MediaTek gegen Snapdragon 8 Gen 1. Der ultimative Showdown haben wir hier gesehen. Und was soll ich sagen? Also, ich sag's mal kurz zusammengefasst. Bei AnTuTu ist die Score vom Snapdragon 8 Gen 1 leicht höher, also minimal höher als vom MediaTek vom Dimensity 9000. Also 15.000 etwa so rum. Ja, 16.000. 16.000 Punkte. Weil, ja, ne, ist nun mal so, dass die CPU vom Dimensity 9000 deutlich schneller ist als die vom Snapdragon 8 Gen 1. Aber die GPU vom Snapdragon ist deutlich schneller als die vom Dimensity 9000. Ja. Beim Speicherzugriff ist ebenfalls wieder der MediaTek deutlich im Vorteil. AnTuTu wertet es halt jetzt so, dass eben ein ganz leichter Vorsprung für den Snapdragon da ist. Bei Geekbench sieht es wieder anders aus. Da gibt es einen leichter Vorsprung für den MediaTek 9000 Prozessor und ein deutlicher Vorsprung in, da gibt es ja zwei Modis, ja, und im letzten Modi dann eben deutlicher Vorsprung für den Dimensity. Also kann man deutlich sagen, der ist schneller. Übrigens, wir reden da von ziemlich deutlichen Ergebnissen, also hier zum Beispiel Geekbench, eine Score, als Geekbench 5, ja, eine Score von 4324 gegenüber 3825 beim Snapdragon 8 Gen 1. Übrigens, der Snapdragon 888 ist nur minimal langsamer als der Snapdragon 8 Gen 1. Also so viel hat sich da gar nicht getan, aber wie gesagt, der MediaTek ist dann doch noch besser drüber. Bei PC Markwork 3.0 ist ebenfalls der Dimensity 9000 leicht vorne. Bei dem GFX Manhattan ist der Snapdragon wieder vorne, ganz klar wegen der besseren GPU offenbar. Ich glaube, das kann man durchaus sagen. Genauso wie bei Aztec Ruins Vulkan. Bei Aztec Ruins OpenGL ist es also ziemlich identisch. So, und dann kommen wir zum AI-Benchmark, der eben zum Beispiel verantwortlich ist für Fotoprocessing, Video, Special Effects, Voice-Erkennung und so Mobile Phone Smart Assists. Ja, da macht es dann eben was aus, also zum Beispiel die Fotobearbeitung, Kamerafunktionen, dass die eben wesentlich performanter sind und auch mehr Möglichkeiten dann eben bieten. Und da gibt es einen AI-Benchmark dafür. Und was soll ich sagen? Also der Dimensity 9000 ist so weit vorne. Er macht alle Android-Chips, die es momentan gibt, komplett platt. Komplett platt. Das ist ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht. Also der Google Tensor Prozessor, ja, der hängt zum Beispiel im Vergleich zum Dimensity 9000 so weit hinterher, und das ist quasi einer der schnellsten mit der AI, mit den AI-Funktionen, also der liegt bei einer AI-Score, der Google Tensor von, Moment mal, ich glaube 2969, ja, 2969, ja, die Ziffern sind ein bisschen komisch. Also 2969 gegenüber dem MediaTek Dimensity 9000 6925. Mehr als doppelt so viel. Ich muss jetzt richtig... Ja, mehr als doppelt so viel an Score. Das ist unglaublich. Und der nächste ist übrigens der Exynos 2100 mit 1835. Also da sieht man schon, dass der Google Tensor ziemlich weit vor dem Exynos 2100 liegt. Der Kirin 9000 ist bei 1741 viertplatzierter. Ja. Und der Snapdragon 888 übrigens liegt bei 1648. Und eben auch der Snapdragon 8 Gen 1 ist weit abgeschlagen. Ja. Also gerundet 692 gegen 560 beim Snapdragon 8 Gen 1. Der Dimensity 9000 ist weit vorne. Und damit, glaube ich, kann man ein Fazit ziehen, weil die anderen Dinger ja auch sehr, sehr knapp ausgegangen sind, mal für den Snapdragon, mal für den Dimensity 9000, dann kann man, glaube ich, sagen, dass der MediaTek Dimensity 9000 der deutlich bessere Prozessor ist. Und das ist wirklich eine heftige Geschichte. Und zusätzlich noch, Leute, der überhitzt nicht. Der Dimensity 9000 überhitzt nicht. Der Snapdragon schon. Und diese ganzen Benchmarks, da würde mich mal interessieren, wie die ausgegangen wären, wenn man jetzt zum Beispiel den Benchmark gemacht hätte und sofort nochmal den Benchmark gestartet hätte, auf beiden Prozessoren. Ich weiß, wie es ausgegangen wäre. Der Snapdragon wäre nämlich kolossal eingebrochen, weil er heruntertaktet, während der MediaTek Dimensity einfach mit der normalen Taktfrequenz weiterarbeiten kann, weil er nicht zu heiß wird. Das ist die Realität. Das haben auch schon andere Tests gezeigt mit Snapdragon 888 gegen den Dimensity 1200. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, schon da war deutlich zu sehen, wie der Snapdragon 888 nach einigen Minuten Volllast heruntergetaktet hat, aber der Dimensity einfach gleich geblieben ist und dann sogar noch minimal schneller war als der Snapdragon 888. Wahnsinn. Also, ich bin begeistert und für mich ist klar, ich habe jetzt hier mein OnePlus Nord 2. Ich brauche mir sowieso keine Gedanken zu machen nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Ich versuche das Teil 3 Jahre zu nutzen, mindestens. Mit Glück vielleicht sogar 4, mal sehen. Hier sehe ich ganz klar, also die Flaggschiff-Modelle, die besten Smartphones, da bin ich mir ganz sicher, die werden am Ende nächsten Jahres ein Dimensity 9000 Chipsatz haben. Ja. Und das sind die Geräte, wo ich als beste Geräte momentan empfehlen würde. Ja. Viele Firmen haben jetzt schon angekündigt, Realme, Vivo hat beispielsweise hier was gemacht. Natürlich die Blackmagic-Geräte. Redmi war das mit dem Gaming-Phone auch. Ja. So viele haben das jetzt auch schon gemacht und es werden noch mehr dazu kommen, nämlich die werden, wenn die ersten Snapdragon 8 Gen 1 Geräte rauskommen, sehen, dass die Dinger wieder heiß werden und der MediaTek Prozessor einfach auch von der Fertigung her deutlich im Vorteil ist. Auch das wurde ja, ich meine, das ist für den Consumer nicht wirklich interessant, aber für den Hersteller. Der Herstellungsprozess von MediaTek ist einfach um Längen voraus dem Snapdragon. Und damit ist natürlich eine höhere Qualität auch möglich, was eben zum Beispiel dazu führt, dass der Prozessor nicht so schnell überhitzt oder eben nicht überhitzt und möglicherweise dann auch länger in den Geräten arbeitet, was den Hersteller natürlich dann besonders freut, weil er weniger Rückläufe hat. Also robuster ist sozusagen. Wir werden sehen, was sich da ergibt, aber ich bin, also für mich besteht kein Zweifel, dass der beste Smartphone-Prozessor zurzeit der Dimensity 9000 ist und das ist auch die, sind auch die Geräte, die ich dann empfehlen kann, wenn man ein High-End-Gerät haben möchte. Wie gesagt, ich bin da raus aus dem Rennen, also das ist jetzt nicht voreingenommen, normalerweise ist es ja immer so, dass man sich leicht dazu durch hinreißen lässt, ne, wenn man ein Gerät selbst will oder ein Gerät selbst kauft, ja, dass man dann natürlich dieses Gerät immer probiert, ja, in den Himmel zu loben. Ne? Das ist irgendwie so eine Reaktion, kann man sich kaum entziehen, da muss man richtig aufpassen und aktiv dagegen steuern. Denn so sind die Menschen veranlagt. Wenn die was kaufen, dann muss es gut sein. So müssen sie sich ja eingestehen, dass sie Mist gekauft haben. Ne? Und das geht ja gar nicht. Ne? So funktioniert es offenbar, die Psyche. Und deswegen muss man da immer aufpassen. Aber ich werd kein Gerät mit einem Dimensity 9000 Chipsatz haben. Das steht fest für mich. Wenn ich ein neues Smartphone kaufe, weil ich ja jetzt eben erst eins gekauft habe, ja, dann wird es ganz andere Prozessoren geben. Wer weiß, wer dann gerade wieder die besten Prozessoren hat. Vielleicht kommt ja Unisoc noch auf. Die hauen ja momentan auch richtig zu in vielen Geräten, vor allem in Tablets. Die Unisoc-Prozessoren habe ich vorher noch nie gehört. Ja. Und auf einmal sind die wirklich wie überall interessant. Und wer weiß, vielleicht sind die ja dann auf einmal die Nummer 1. Ja. Das kann ganz schnell gehen im Moment. Ja. Tja. Von daher müssen wir vielleicht den Amerikanern dann doch dankbar sein. Diese Entwicklung hätte es nicht gegeben, wenn die Amerikaner durch den Handelskrieg gegen China nicht die chinesischen Firmen gerade dazu gezwungen haben, hier selbst die Prozessoren zu entwickeln, ja, und Alternativen zu suchen und auch eigene Chips und so weiter zu entwickeln. Also das hier ist alles eine Entwicklung, die angestoßen wurde durch ein Fehldenken. Ja, gedacht, die machen wir fertig. Ja, jetzt besinnen die sich auf ihre eigenen Sachen und setzen dann eben weniger Prozessoren ein, ganz klar. Und bei solchen Firmen, die es eben auch in China gibt, solche Giganten, die können dann eben auch ruckzuck ihre eigenen Prozessoren fertigen. Und auch eben in anderen Teilen der Welt, ja, ist das Signal dann angekommen und man hat gesehen, okay, hier könnten wir vielleicht, ne, eine Alternative bieten und so war dann bei MediaTek wohl die Entscheidung gefallen. Ab sofort machen wir auch High-End-Prozessoren und hat gut geklappt. Sehr gut geklappt. Danke. Vielen Dank. Huawei, man glaubt es kaum, Leute, ist auf einmal Nummer 1 in China. Ist das der Hammer? Die sind hier abgefallen. Ja? Eigentlich, ich habe die auch schon abgeschrieben, auch in China waren die Verkaufszahlen auf einmal ziemlich schlecht. Und trotzdem jetzt auf einmal ziehen die wieder an und jetzt offenbar im letzten Quartal, ja, gab es dann bei 5G-Geräten einen richtigen Umschwung. 30,7% aller 5G-Geräte sind von Huawei. 16,1% sind von Vivo, 14,6% von Oppo, 12,5% sind iPhone und 10,5% sind Xiaomi. Damit ihr nicht denkt, Honor und Huawei werden immer noch zusammengerechnet. Honor hat 9,7%. Und Samsung 0,9%. Jo. Wahnsinn. Also mit 30,7% haben die dann eben den Löwenanteil am 5G-Markt. Fast doppelt so viel wie der Zweitplatzierte. Das ist ein Achtungserfolg. Ob der natürlich anhält, das ist sehr, sehr fraglich. Aber dieses Aufbäumen von Huawei in China ist äußerst bemerkenswert. Und das heißt auch, die Konsumenten haben keineswegs das Vertrauen in Huawei in China verloren, sondern sehen offenbar da mit HarmonyOS und neuen Konzepten, die Huawei eben an den Tag legt, doch eine Zukunft für das Unternehmen. Ganz interessant, bemerkenswert meiner Meinung nach. Weil wir sind ja immer hier in Europa immer so schnell dabei, immer alles so schwarz zu sehen, unter dem Motto, ah ja, jetzt ist es vorbei und ne, ah ja, das ist das Ende, wie oft haben wir das schon gehört, no, das ist das Ende von Apple, ah, das ist das Ende von Huawei, ah, das ist das Ende von diesem, das und das. Und ja, was habe ich gesagt, eine totgesagte Leben länger, ja, war ja der Titel der letzten Folge. So ist es wohl auch hier, mit einem fulminanten Comeback, zumindest im Heimatland. Und ich glaube, das wird auch das Wichtigste sein momentan für Huawei. Und ich habe es schon mal gesagt, also eine Firma kann durchaus alleine mit dem Land China existieren. Etwas, was bei uns zum Beispiel nicht geht. Also wenn ein deutscher Hersteller ein Gerät entwickelt und der würde es nur für Deutschland machen, das kann man vergessen, ja. Dann muss ins Ausland expandieren. Und selbst europaweit ist das kaum relevant. Ja. Alle wollen eben in die großen Märkte Indien und China. Dort wollen die hin und dort müssen die Fuß fassen. Ansonsten wird das eben auch hart abgestraft von den Aktionären, weil es eben Stillstand gibt. Ja. Es gibt nur begrenzte Anzahl von Menschen, die eben so ein Smartphone kaufen und die muss man erreichen und deswegen muss man immer wieder neue Märkte erschließen. Aber wenn man so ein großes Land ist wie Indien oder China, dann ist der Rest der Welt nicht mehr so relevant für die Verkaufszahlen, wie umgekehrt. Ja. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja. Wenn man schon eine riesige mögliche Käuferschicht im eigenen Land hat, dann ist es nicht so tragisch, wenn in den anderen Ländern das Ding überhaupt gar nicht vorhanden ist. Ja. Aber umgekehrt, wenn in anderen Ländern eben die Käuferschicht relativ klein ist, ist man angewiesen, dass so große Nationen wie China und Indien eben die Märkte dafür öffnen, beziehungsweise eben auch, dass der dort erfolgreich ist. Ja. Und ich kann euch eins sagen, also die 12,5% für ein iPhone, da wird Apple nicht zufrieden sein in China, weil 12,5% ist eben in China mehr als 12,5% in Europa oder 12,5% in den USA. 12,5% in China, das ist eine Zahl. Ja. Also, ich weiß nicht, ich kann ja mal gucken. Gucken wir doch gerade mal hier bei Wikipedia ganz aktuell. Ich meine, das geht ja auch immer wieder ziemlich schnell. Jedes Jahr werden da ja die Zahlen auch geändert. Jetzt gucke ich mal, wie viel Einwohner hat denn China? China, ich weiß nicht, ob was die da mitgezählt haben. Wunderbar, da ist schon dieses Info-Teil weggelöscht worden. Es ist mal wieder super. Ja, jetzt muss ich mal gucken, vielleicht gibt es da was. Nee, also irgendwie ist dort die Infobox rausgelöscht worden. Wahrscheinlich gibt es wieder irgendwelche Querelen. Es ist schon sehr schade, dass das auch mittlerweile bis zu Wikipedia geht. Jetzt muss ich mal gucken. So, jetzt nehme ich mal nur die Volksrepublik China. Ja. Ist noch nicht ganz komplett, aber okay. Moment. Die Einwohnerzahl, das ist nur die Zahl von 2020. Also die 2020, wohlgemerkt. Und seitdem ist ja auch wieder gestiegen, die Einwohnerzahl. Haben die eine Einwohnerzahl von 1,41 Milliarden Menschen gehabt? Na, so viel Einwohner haben die. Ist doch irre, oder? Also, ja, nicht schlecht. Das ist schon beachtlich. Ne? Und, also nur mal so zum Vergleich. Ne? 1,41 Milliarden. Ne? Die USA, ich meine, die USA ist nicht klein. Die USA ist ja groß. Ne? Also die USA hat 331 Millionen. Ja, nicht Milliarden, Millionen Einwohner. Also das ist ebenfalls mehr als dreimal, na, mehr als viermal so viel hat China. Ja? Also das muss man erstmal verdauen. Ne? Wie ich jetzt das komplett habe, muss ich mal gucken, Indien. Indien ist auch ziemlich. Ja, genau. Also Indien hat 1,38 Milliarden, also ziemlich nah bei China, mit dabei. China, das einwohnerstärkste Land offenbar. Und ein bisschen weniger, ne? Ein paar Millionchen, ne? Ein paar hundert Millionen weniger, ist auch nicht so viel. 1,38 Milliarden Menschen. Nur damit ihr so eine Relation habt, ja, also Deutschland hat etwa 80 Millionen. Ich habe Kloß im Hals auf einmal. Irgendwie, ne? Ja, also die Einwohnerzahlen komplett Europa wird ich wohl kaum finden, oder? Gibt es da doch Bevölkerung, immerhin Europa, ne? 746 Millionen. Ja, immerhin. Mehr als die USA. Beachtlich. Ja. Aber trotzdem noch weit, weit weg von, von China und Indien. Also, ihr seht, das meine ich damit. Der chinesische Markt kann alleine überleben, genauso wie der indische Markt alleine überleben kann. Die brauchen niemand. Aber die Märkte in anderen Gebieten, die brauchen sehr wohl den Markt Indien und China. Ja, denn dort sind die Menschen, dort leben die, dort, ich würde sagen, dort wird die Welt gemacht. Ja, Leute, so ist es. Nun gut, bevor ich jetzt hier total in Philosophie abgleite, komme ich mal zur App der Woche. Das ist etwas ganz Bodenständiges, zurück ganz einfach, ne, in die Realität ohne Philosophie. Wie stark oder wie schnell wird denn der Akku geladen? Eine Frage, die brennend diskutiert wird, wenn es zum Beispiel geht um, wie schnell lädt denn das Google Pixel 6? Schaffen die 22 Watt? Oder wie ist das? Ist das jetzt doch Betrug? Oder, ne, und so weiter. Ist ja irgendwie so eine Art Wettrennen aufgekommen. Ja, wie schnell lädt mein Gerät? Und, ne, also, ja, mein Gerät lädt aber schneller als deins, ne? Also ich kann hier mit 30 Watt laden. Ja, Leute, ich habe sogar 60 Watt Lader. Ja, ich kann hier mit 60 Watt laden. Ja, auf die Knie. Ich habe mehr Watt. So kommt es mir offenbar vor gerade. Ist mir vollkommen egal. Ich habe ja schon gesagt, ich habe das auf einem ganz normalen 0815 USB 3, sogar USB 2 Ladegeräte, ja, mit 2,4 Ampere maximal. Ja, pff. Was soll's? Wird ein bisschen angeschlossen und dann ist wieder Saft drauf. Egal. Ich sehe das ganz locker schon. Ein Akku ist wunderbar. Aber manchmal will man eben doch wissen, wie viel Ladestrom wird denn gerade ins Gerät transferiert und vor allem, wie viel wird effektiv aufgenommen, wenn man den Stromverbrauch des Gerätes wieder daran abzieht. Und da seht ihr schon, dass ein normales Multimeter, das ihr anschließt zwischen Ladegerät und dem USB-Kabel, was ich hier natürlich auch habe, ja, eben nicht die effektive Ladeleistung zeigt, sondern nur das, was eben an Strom vom Ladegerät zum Gerät fließt. Ja, mehr nicht. Denn wenn das Gerät beispielsweise an ist, ja, aber auch im Standby, wenn das Display aus ist, verbraucht das Gerät ja Strom. Und in dem Moment muss man das, was verbraucht wird, auch abziehen an der Ladeleistung. Ja, und zurück bleibt dann die tatsächliche Stromaufnahme, die das Gerät im Moment bekommt. Ich bin übrigens deswegen aufmerksam geworden auf diese App, weil ich hier ein Solarpanel habe. Ja, und da hat mich interessiert, mit wie viel Ampere das Gerät denn tatsächlich geladen wird. Ja, und weil es war in der Tat so, dass wenn zum Beispiel trübes Wetter ist, ja, jetzt im Winter natürlich sowieso, und ich schließe das, ich habe das Honor View 20 damals probiert, ja, und habe das Gerät angeschlossen, dass dann tatsächlich der Akku weiter fällt. Zwar langsamer, als wenn ich das nicht angeschlossen hätte, aber er wird nicht aufgeladen, sondern er fällt trotzdem noch. Da habe ich gesagt, Moment mal, das kann doch gar nicht sein. Das Ding zeigt mir an, dass der Akku geladen wird. Also Ampere drauf gemacht oder Ampere. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Englisch ausspreche. Engländer sagen, oder Amerikaner sagen Ampere. Ja, aber es ist natürlich Ampere, heißt das Programm. Ne, wo wir waren, Kirche im Dorf lassen in der Französischen. Da habe ich dann schnell gesehen, dass es also eine Minusladung gab. Es zeigt da auch an. Das heißt, das Gerät verbraucht mehr Strom, als das Ladegerät zuführen kann. Ja. Und natürlich klar, wenn das Wetter sich bessert, ja, und es tut noch ein bisschen Sonne drauf scheinen, ja, nicht richtig voll, sondern nur ein bisschen so zaghaft durch die Wolken, ja, dann sieht man, jetzt kommt Strom langsam, aber auch mal wieder schneller, je nachdem, wie eben die Witterung ist oder wie viele Panels man hat. Ja, das ist ja ein weit verbreiteter Irrtum, ja, wenn man ein kleines Panel hat und da kommt kein Strom, ja, so nur ganz Milliampere, ja, und denkt man, wenn man vier von riesigen Panels hat, na, dann kommt auch nur Milliampere, weil, ne, ist ja keine Sonne da, stimmt nicht, natürlich, ja klar, die großen Panels tun natürlich mehr Energie aufnehmen, auch wenn das Wetter schlecht ist, und liefern dann natürlich wesentlich mehr Leistung, mehr Strom ab, als eben ein kleines Panel, ist ja logisch. So, aber auch um die Ladegeräte an sich mal zu prüfen, wenn ihr kein Multimeter habt, und zu sehen, wie viel effektiv euer Gerät denn lädt, mit wie viel Milliampere, könnt ihr das anschließen und sehen, grafisch, nicht grafisch, sondern eben in Text dargestellt, aber schön übersichtlich dargestellt. Und so könnt ihr dann das genau verfolgen. Ihr könnt sehen, ob es Minus lädt, also Discharging quasi vonstatten geht, trotz angeschlossenem Gerät. Ja. Beispielsweise kann das auch passieren, wenn ihr ein schwaches Ladegerät habt, das ist nicht nur bei Solarzellen, sondern ein schwaches Ladegerät, und ihr nutzt zum Beispiel ein Spiel, das sehr viel 3D-Grafik nutzt. Und dann kann es passieren, dass ihr auch da eine Minusladung bekommt. Das heißt, dass das Gerät nicht schnell genug ist, um das Gerät aufzuladen wiederum. Ja. Dann könnt ihr natürlich hier die Normal-Charging sehen, ganz klar. Und wenn es voll ist, kriegt ihr es auch angezeigt. Aber ihr kriegt auch angezeigt, wenn die Voltzahl zu hoch ist, also wenn das Gerät quasi droht zu überladen. Das solltet ihr normalerweise nie sehen, weil die Geräte hier auch Schutzschaltungen haben. Also wenn ihr das seht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass da irgendetwas nicht stimmt in eurem Gerät. Ja? Und ihr solltet ganz schnell das Ladegerät dann abmachen. Interessant auch, ihr habt verschiedene Widgets, die ihr einblenden könnt auf den Screen, das jederzeit zu sehen, wie eure Ladeanzeige oder wie euer Ladestatus denn ist. Das ist auch eine schöne Sache und zeigt auf einen Blick eben, was bei eurem Gerät abgeht. Zu diesen Milliampere-Angaben. Also diese Milliampere-Angaben sind nicht die technisch korrekt dargestellte Milliampere-Rate, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Ja, aber es ist eben genau, also es ist nicht das von dem Ladegerät nochmal, ja, sondern es ist ein angenäherter Wert von dem, was vom Ladegerät kommt und von dem, was vom Handy verbraucht wird. Und das ist dann, ja, also ausreichend genau, ja, um eben hier Rückschlüsse zu ziehen, wie viel Strom da drauf kommt. Also, ich finde, es ist äußerst interessant, schön, und man kann sich durch die Widgets hier auch das jederzeit anzeigen lassen. Übrigens ist die Widgets sind eine Pro-Funktion, die man dann mit In-App-Purchases freischalten kann. Ist aber nicht ganz so teuer. Ich guck mal, wie viel ist dann der Maximalbetrag? 1,19 Euro. Und da könnt ihr auch die Werbung dann ausblenden lassen und so weiter. Also alles in allem schon eine schöne Sache. Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass man hier wohl auch irgendwie so eine Bar einblenden kann. Aber ich habe hier in der Beschreibung da keine Funktion von, also so eine Art Balken, ja, statt Text, um den Ladezustand anzuzeigen. Aber das habe ich jetzt nicht in der Beschreibung der App gefunden. Also und habe es auch so nirgends entdeckt, dass man was einstellen kann. Ich weiß nicht, vielleicht hat da jemand die falsche App bewertet. Oder möglicherweise ist es nur für spezielle Handys zu machen. Das kenne ich ja zum Beispiel für S21 gibt es Programme, wo man um diesen Punchhole, ja, im Display, also die Kamera im Display, drumherum so einen Ring machen kann. Und der zeigt zum Beispiel den Akkustand an. Aber das geht dann eben nur bei der App, die ich jetzt gesehen habe, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, nur bei Samsung Galaxy S-Geräten und ja, woanders dann eben nicht. Möglicherweise ist das ja auch sowas hier. Trotzdem, ganz cool und gibt einen schönen Überblick über die Ladeleistung des Gerätes. Ampere nennt sich die App, ist im Play Store kostenlos verfügbar zum Ausprobieren. Und wie gesagt, wenn ihr dann solche Sonderfunktionen haben möchtet, wie Widgets Moment, was war hier noch? Notifications und auch Alarme an andere Geräte zu schicken und an Android Wear OS zu schicken, dann müsst ihr die Pro-Version kaufen und da ist dann auch keine Werbung mehr zu sehen. Also Ampere im Play Store zum Herunterladen. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche und natürlich wünsche ich euch eine schöne und frohe Weihnachten. Ja, denn wir hören uns ja nicht mehr vor Weihnachten. Ja, erst wieder vor Silvester. Ja, also am 27. gibt es ganz normal Sendung. Bis dahin eben frohe Weihnachten, frühes Hanukkah oder Kussnachten oder was immer ihr auch feiert an diesen Tagen, ja, lasst es euch gut gehen, macht es euch gemütlich daheim, ja, und dann hören wir uns nächste Woche nicht wieder. Und die Links in den Shownotes darf ich trotzdem nicht vergessen zu erwähnen, findet ihr wie immer in eurem Podcast-Player, ja, und dort findet ihr natürlich auch den Link zur App der Woche. Damit wünsche ich euch auch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. and drawings through that world.